Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 92 des Gabelbissen Podcasts. Ja, nachdem die letzten Folgen durchaus eher süßer geprägt waren, wird es heute mal ein bisschen deftiger wieder, aber wir bleiben auf einer vegetarischen Schiene. Und zwar möchte ich euch heute auf der einen Seite den Nagelsterz vorstellen, auf der anderen Seite die Hauptzutat dieses Gerichts, nämlich die Nagel. Und ich kann mir vorstellen, bei vielen von euch schwebt gerade ein riesengroßes Fragezeichen über dem Kopf. Der Begriff Nagel ist ja schon sehr, sehr regional hier in Österreich. Ich persönlich kenne ihn eigentlich nur aus dem Waldviertel her. Mag sein, dass er in anderen Regionen auch bekannt ist, aber wie gesagt, ich kenne es eben von dort. So, jetzt habe ich noch immer nicht erklärt, was ist denn jetzt ein Nagel? Nagel, das sind die Eierschwammerl oder wie man in Deutschland sagt, die Pfifferlinge. Bevor ich jetzt aber zum eigentlichen Hauptthema komme, möchte ich mal etwas ganz, ganz Neues und vermutlich ziemlich Seltenes hier im Gabelbissen machen. Und zwar möchte ich einen kleinen Newsblock einschieben. Ihr wisst ja, normalerweise gibt es bei mir eher Vergangenheitssachen oder Details zu Gerichten, zu Hauptzutaten von Gerichten etc. Aber heute gibt es mal News. Und zwar zum Thema Kornspitz. Kornspitz habe ich euch ja bereits in der Folge 78 vorgestellt und da habe ich euch auch gesagt, dass der Kornspitz nicht so eine Bezeichnung für ein Gebäck ist wie Semmerl, Salzstangerl, Wachauerlaberl, Schusterlaberl etc., sondern es handelt sich dabei um eine eingetragene Marke und zwar von der Firma Back Aldrin aus Oberösterreich. Und ich habe euch ja damals in der Folge erzählt, dass es da einen gewissen Gerichtsstreit gegeben hat, der bis zum Europäischen Gerichtshof geführt hat, wo darüber entschieden werden musste, ob es jetzt eine Marke sein darf oder ob das mehr oder weniger den Wortschatz der Österreicher übergegangen ist. Das Ganze wurde dann vom Europäischen Gerichtshof ja an den obersten Gerichtshof von in Österreich zurückgewiesen, der dann ein Urteil fällen sollte und das hat er mit heute Mittwoch, der 9. September 2015 gemacht. Zumindest, wenn ich nach österreichischen Tageszeitungen bzw. deren Websites gehe, wie zum Beispiel der Standard, Kurier etc. Ab sofort gilt, der Kornspitz ist keine eingetragene Marke mehr. Jeder Bäcker in Österreich darf sein Korngebäck so nennen, wenn er möchte. Auch wenn er die Backmischung von Back Aldrin nicht verwendet. Er kann eine eigene Form machen, er kann seine eigene, wie soll man sagen, Kornmischung verwenden, er kann das Vollkorngebäck anbieten, was ich persönlich sehr begrüßen würde, etc. etc. Back Aldrin natürlich meint wieder, das ist nur zum Nachteil der Kunden, weil die Qualität wird schlechter. Mag vielleicht sein in gewissen Fällen, ja, vielleicht wird es wirklich schlechter, aber ich glaube, in großen Teilen kann es nur ein Vorteil für uns Kunden sein, weil einfach jetzt die Bäcker kreativ werden können, wirklich, wie gesagt, vielleicht Vollkornmehl verwenden können, etc. etc. Wer sich nähere Details anschauen möchte, der folgt bitte einfach dem Link zum aktuellen Beitrag der Sendung auf gabelbissen.at. So, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Nagelsterz. Das haben wir gedacht, weil der Herbst kommt und ja, da habe ich irgendwie immer Lust auf Wildgerichte und Schwammerlgerichte. Wie ich bereits erwähnt habe, ist ja der Nagelsterz ein typisches Gericht aus dem Waldviertel. Und das kommt auch daher, weil hier viele Wälder sind und gerade Pilze sind gerne in Wäldern. Also die Speisepilze meine ich jetzt natürlich. Es ist ein eher einfaches Gericht, von der Zubereitung her ist es nicht schwer und auch von den Zutaten her, aber ein sehr schmackhaftes Gericht. Wirkliche Aufzeichen findet man zum Nagelsterz ehrlich gesagt eher weniger. Ich gehe aber stark davon aus, und das kommt dann später sicherlich noch besser heraus, dass das ein Bauerngericht war, weil auf der einen Seite die Zutaten waren für die Bauern leicht zu bekommen, weil ja Pilze, Schwammerl, die wachsen einfach im Wald, wenn die Wetterbedingungen natürlich passen. Da musste der Bauer nicht extra was dafür zahlen. Und die restlichen Zutaten, ja, die hatten eigentlich die meisten Bauern auch zu Hause. Und es war einfach ein Gericht, das ich schnell machen konnte, das billig war und wo ich einfach super satt werde davon. Zum Thema Sterz an sich möchte ich jetzt nicht allzu viel sagen. Da habe ich mir gedacht, möchte ich eine eigene Folge machen, weil die Bundesländer wie Vorarlberg, Kärnten und Tirol haben da einige wirklich interessante Sterzgerichte. Und da habe ich mir einfach gedacht, wir schauen uns dann in dieser Folge dann ein bisschen genauer an. Was kommt denn alles rein? Wie man vermuten könnte, Eierschwammerl oder Nagerl. Eier, teilweise Zwiebeln in manchen Gerichten, in dem Rezept, das ich euch vorstelle, nicht. Grieß kommt auch sehr oft rein und Petersilie. Am besten ist natürlich das Gericht immer, wenn man frische Schwammerl nimmt, aber dazu dann später mehr. Da gebe ich euch noch generell ein paar Tipps, generell zur Schwammerlverarbeitung oder zur Pilzverarbeitung. Schauen wir uns mal das Thema Pilze allgemein ein bisschen an. Ich denke, das ist durchaus interessant, wenn man da ein bisschen mehr darüber weiß. Der Mensch, ja, der kennt den Pilz, den Speisepilz, schon sehr lange als Nahrungsmittel. Man vermutet eigentlich, dass das quasi seit am Beginn der Menschheit gemacht wurde, dass man Pilze gesammelt hat. Da geht man eigentlich schwer davon aus, wenn man immer wieder Funde auch in der Richtung hatte. Und man kann auch schon nachweisen oder konnte nachweisen, sagen wir so, dass bereits in der Steinzeit die Menschen erkannt haben, dass man durch einfaches Trocknen der Pilze die haltbarer machen konnte oder haltbar machen konnte. Und die waren damals nämlich zu der Zeit eine sehr, sehr wichtige Quelle für Eiweiß. Weil ja, man, wir wissen ja, da ist man damals zur Steinzeit nicht so in den Supermarkt gegangen und konnte sich eine Eiweißquelle wie zum Beispiel jetzt Milch kaufen. Das war damals halt eher schwierig und da hat man einfach auf Pilze zurückgegriffen. Erstmals schriftlich erwähnt wurden die Pilze auch schon relativ früh und zwar von einem gewissen Euripides. Und wie der Name hier vermuten lässt, es war ein Grieche. Und der hat ca. 150 vor unserer heutigen Zeitrechnung, sprich 150 vor Christi Geburt, Pilze erstmals in seinen Niederschriften erwähnt. Einige Zeit später erfolgte dann die erste Einteilung in giftig und ungiftige Pilze. Und bereits 79 nach Christi Geburt gab es die erste genauere Einteilung der Pilze. Sprich, es wurde da bereits schon angefangen, diese verschiedene Arten zu unterteilen, was man davor nicht gemacht hat. Da gab es noch giftig und ungiftig, aber da hat man nicht einen Kappenpilz oder eine Trüffel oder was auch immer deklariert. Und so genau war es dann auch noch nicht, aber es war schon einiges breit gefächerter. Und zwar kann man das, da könnte man es nachlesen, in der Naturalis Historia. Ja, das Mittelalter, da wurde eigentlich nicht wirklich viel weiter geforscht, weiterentwickelt. Wie bei so vielen Dingen wissen wir ja, dass das Mittelalter meines Erachtens für die Menschheit ein Rückschlag war. Und zumindest für die Menschen in Europa ein Rückschlag war. Diese Zeit war es einfach den Leuten, den Machthabern mehr wichtig, die Religion mit Gewalt und Krieg zu verbreiten oder generell einfach Krieg zu führen. War anscheinend in der Zeit wichtiger als die Wissenschaft, das Gedankengut etc. von den Menschen weiterzubringen. Sie wurden zu der Zeit übrigens oft mit Fäulnis in Verbindung gebracht. Man sagt, du hast faulig war, da haben Pilze zu sprießen begonnen. Sie wurden als unnütz und dem Boden Wasser entziehend bezeichnet. Also die Pilze hatten es zu der Zeit nicht sonderlich gut. Und erst so ab dem 17. Jahrhundert herum begann man dann langsam wieder mit Forschung in der Richtung und man erkannte, dass Pilze eigentlich selbstständige Organismen sind. Ja, und dann in weiterer Folge im 18. und 19. Jahrhundert wurde die Forschung bei den Pilzen immer weiter vorangetrieben. Aus kulinarischer Sicht haben die Pilze, sagen wir so, auch eine durchaus interessante Entwicklung durchgemacht. Sie wurden nämlich erst relativ spät in der Küche anerkannt. In der Antike zum Beispiel gab es nur wenig Pilzgerichte. Das hatte auf der einen Seite den Grund, da man noch nicht wusste, was war giftig und was war nicht giftig. Und vor allem haben wir zu der Zeit Sklaven das Essen zubereitet für die herrschenden Leute. Und ja, wenn die wussten, dass der Pilz giftig war, ja klar, was haben die wohl gemacht? Muss ich mehr sagen? Im Mittelalter dann, und das ist eben das, was ich vorhin angesprochen habe, waren Pilze dann das klassische arme Leute-Essen. Das war, wie gesagt, billig. Also billig, es hat überhaupt nichts gekostet. Du musst nur Zeit aufwenden, in den Wald gehen und Pilze sammeln. Und darum, die Bauern hatten es im Mittelalter nicht leicht, hatten wenig, wirklich sehr, sehr wenig Geld und für die war das einfach ideal. Erst unter Ludwig dem 14. wurden die Pilze dann mehr oder weniger hoffähig, salonfähig, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Denn er war es, der als erster Champignons auf seinen Grundstücken, auf seinen Ländereien kultivieren ließ. Ja, und Pilze hatten auch in Kochbüchern ein Problem, denn sie hatten ja nicht so den perfekten Ruf und von daher findet man da nur wenig Rezepte. Meistens waren es immer die gleiche, ich sage jetzt Schwammerlsauce zum Beispiel, aber eine wirklich große Auswahl an Pilzgerichten konnte man damals nicht finden. Das hat sich dann erst mit Ende des 19. Jahrhunderts aus österreichischer Sicht geändert, denn da hat die Marie von Rokitansky in ihrem Kochbuch erstmals diesen Pilz, also den Pilzen erstmals ein eigenes Kapitel gewidmet. Sie nannte es damals Schwammspeisen. In der Bevölkerung wurden die dann mit der Zeit auch eigentlich immer beliebter. Das war sowohl bei Stadt- als auch Landbevölkerung äußerst beliebt, dass man rausgefahren ist und in den Wald gegangen ist, um Pilze zu sammeln. Und das stieg so rasant an, dass man gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein Gesetz erlassen hat, das besagt hat, oder noch nach wie vor besagt, dass pro Person pro Tag maximal 2 Kilogramm Pilze geerntet werden dürfen. Außer der Grundbesitzer des Waldes hätte etwas dagegen, beziehungsweise die Bundesländer in Österreich hätten auch das Recht, temporäre Verbote etc. zu verhängen. Ja, Pilze finden, noch kurz, der Vollständigkeit halber, nicht nur in der Küche Verwendung, auch in der Medizin. Zum Beispiel das Penicillin wird aus Pilzen gewonnen. Ja, und einige Pilze, die in der Medizin Verwendung finden, enthalten auch sogenannte psychoaktive Stoffe. Die werden dann auch anders verwendet, zum Beispiel als Magic Mushrooms verkauft. Das ist natürlich in Europa etc., ich weiß nicht wo, nicht gerade legal. Aber ich habe mir gedacht, der Vollständigkeit halber möchte ich auch das noch erwähnen. Wir wenden uns aber jetzt wieder der Kulinarik zu und jetzt schauen wir uns mal die Eierschwammerl ein bisschen genauer an. Eierschwammerl sind natürlich auch unter einem anderen Begriff bekannt, den vermutlich jeder von euch kennt. Und zwar Cantarellus cibarius. Kennt jeder, oder? Das wäre die korrekte lateinische Bezeichnung des Eierschwammerls. Und die geht auf Caspar Boeuf zurück. Und der benannte diesen Pilz, das Schwammerl, mehr oder weniger nach der Form. Denn das Cantarelle oder Cantarelle, bin des Französischen nicht so mächtig, bedeutet ins Deutsch übersetzt nichts anderes als kleiner Pokal. Ja, und das Cibarius, das steht einfach für essbar. Der Begriff Nagel, der geht vermutlich, zumindest meiner Ansicht nach, auch auf die Form zurück. Und ich konnte es in meinen ganzen Waldviertelbüchern noch nicht genau eruieren und auch im Internet findet man nichts Konkretes dazu. Und zwar, sage ich, geht es auf die Form zurück, denn wenn man sich die kleinen Eierschwammerl ansieht, gibt es in verschiedensten Größen, groß bis klein, schauen die aus, oder sehen die aus wie Nägel. Die sind oben breit, dann gehen dann spitz zusammen und das erinnert an Nägel. Und von daher würde ich sagen, sagt man im Waldviertlerischl Nagel dazu. Das Eierschwammerl, der österreichische Begriff, der geht übrigens einfach auf die dotterähnliche Farbe des Pilzes zurück. Ja, und der deutsche Begriff, der Pfifferling, der kommt aus dem Mittelhochdeutschen, aus dem Pfifferlik. Das wiederum basiert auf dem althochdeutschen Pfiffra. Und da vermutet man, oder geht davon aus, dass dieser Name deswegen gewählt wurde, weil das Eierschwammerl einen dezent pfeffrigen Geschmack hat. Oder sagen wir mal so, der Geschmack dieses Pilzes erinnert ein bisschen an Pfeffer. Und von daher geht man davon aus, dass das Ganze von daher kommt. In Deutschland ist noch so ein bisschen unnützes Randwissen zum Kulinarischen. Es gibt auch eine nette Redensart, quasi, das ist mir keinen Pfifferling wert. Und das soll auf die Pilzart zurückgehen. Und zwar deswegen, weil die einfach sehr häufig anzutreffen war. Somit war sie sehr billig, für viele Leute wertlos. Ja, und darum sagt man, das ist mal keinen Pfifferling wert. Ja, ob die Geschichte ist hundertprozentig stimmt, kann man natürlich schwer sagen, aber ich finde, das klingt ja doch recht nett. Ja, und in Bayern, da gibt es auch noch einen, finde ich, wirklich netten Begriff. Und irgendwie die Bayern haben für mich generell tolle Begriffe, die mir sehr gut gefallen, wie zum Beispiel das Fleischpflanzerl für ein verschiertes Laberl oder wie man, glaube ich, Bulette auch noch in Deutschland sagen würde. Die nennen das Eierschwammerl Rehgeißerl. Wer mal Eierschwammerl selbst suchen möchte, was ich empfehlen kann, weil frisch sind sie am besten. Der sollte am besten in Laub- oder Nadelwäldern oder halt generell Mischwäldern schauen. Besonders gut wachsen diese Pilze kurz nach ein paar Regentagen, bei eher mildem Wetter, sprich wenn es ein bisschen wärmer ist und da hauptsächlich im Sommer und im Herbst. Die Eierschwammerl sind auch ein bisschen, wie soll man sagen, Feinschmecker. Nein, die sind ein bisschen wählerisch, sagen wir mal so. Besonders gern wachsen sie nämlich unter Kiefern, Fichten, Buchen, Birken oder Eichen. Sie zählen, und das hat nämlich einen Grund, warum sie darunter wachsen, nämlich zu den Mykorrhizapilzen. Schwieriges Wort. Das heißt im Grunde nichts anderes, wenn man ein Mykorrhizapilz ist, dass der Pilz eine Symbiose mit seinem Wirt eingeht. Es ist keine Schmarotzerpflanze, wie zum Beispiel die Flechten oder die Misteln, glaube ich, müssten auch Schmarotzer sein, sondern sie gehen eine Symbiose ein. Sie liefern der Pflanze Nährsalze und Wasser und erhalten quasi als Dank, unter Anführungszeichen, unter hohen Luftkommas, Energie, sage ich jetzt einmal zurück. Also das ist jetzt wirklich sehr, sehr vereinfacht gesagt. Wenn Botaniker unter euch sind, man möge es mir bitte verzeihen, aber so hätte ich das Ganze jetzt verstanden und würde auch sagen, so kann man es am einfachsten erklären. Man natürlich könnte ich jetzt noch lange über das Ganze referieren. Es gibt da zig Artikel im Internet, in Büchern dazu, aber vereinfacht gesagt funktioniert das Ganze so. Ja, Saisonbeginn der Eierschwammerl ist so in etwa ab Ende Juni und die dauert dann so bis Ende September herum. Sprich, wir sind momentan noch in der Eierschwammerl-Saison. Wenn ihr Schwammerl suchen gehen wollt, empfehle ich euch, nehmt einen großen luftigen Korb mit. Es ist nämlich wichtig, dass Eierschwammerl oder Pilze generell nicht zerdrückt werden. Wenn ihr es zu Hause dann lagern wollt, könnt ihr das in einem kühlen, dunklen Keller oder im Kühlschrank machen? Und da würde ich sagen, in der Regel maximal 2 Tage. Man kann sie danach auch noch genießen, aber ja, würde ich nicht empfehlen. So ein Eierschwammerl hat übrigens 90% Wasseranteil, was ja sehr, sehr hoch ist. Es ist reich an Vitamin B1, B2, C und D wie Dora. Beinhaltet zusätzlich noch Mineralstoffe wie zum Beispiel Kalzium oder Eisen, aber es enthält auch sehr viel Chitin. Und genau das macht Eierschwammerl leider etwas schwer verdaulich. Von daher sollte man nicht allzu viel davon essen. Also wenn man jetzt in der Woche, sage ich, eine Portion isst, ist an sich jetzt kein Thema. Ich würde es jetzt aber nicht jeden Tag oder schon gar nicht mehrfach am Tag essen. Das wäre natürlich nicht unbedingt ideal. Sie sind extrem vielseitig verwendbar. Ich kann sie braten, ich kann sie schmoren, ich kann sie in Soße reingeben als Füllung für eine Farce, ich kann es für Salat verwenden, etc. etc. Also da geht wirklich sehr, sehr viel damit. Ja, und bevor wir zum Rezept kommen, zum Nagelsterz, möchte ich euch noch gern ein paar Tipps geben. Wie bereits schon mehrfach erwähnt, Pilze generell jetzt nicht nur der Eierschwammerl so frisch wie möglich verwenden, am besten trocken reinigen, sprich nicht unter fließendem Wasser. Wobei, da gibt's auch, da scheiden sich die Geister, ob es wirklich so schlecht ist oder nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, primär trocken reinigen und kurz mit Wasser überspülen ist für mich die beste Variante. Zum Trockenreinigen gibt es übrigens eigene Pilzbürsten. Sollte der Pilz weiche oder faule Stellen aufweisen, die einfach wegschneiden. Die Haut würde ich abziehen von der Kappe, wenn es oben schon so leicht sich schleimig anfühlt. Ich persönlich würde es dann generell nicht mehr essen, aber man könnte sie weggeben und kann den Pilz nachher trotzdem essen. Ja, und eins, schneidet es bitte nicht zu klein. weil dann wird es beim Kochen einfach zu matschig und das wollen wir nicht haben. Ach ja, und eines noch, bitte, bitte, Pilze generell niemals roh essen, denn viele Pilzarten enthalten giftige Stoffe, die aber durch das Erhitzen unschädlich gemacht werden. Will man sie somit für Salat essen, am besten so machen, vorher kochen, auskühlen lassen und danach klein schneiden. Somit hat man auch hier den Vorteil, man hat den meisten Biss im Pilz drinnen und ja, sie sind nicht roh. Gut, jetzt haben wir genug der grauen Theorie. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt zum Rezept über und dann machen wir natürlich einen Nagelsterz. Und für eine Portion benötigen wir 300 Gramm Eierschwammerl, 2 Esslöffel Grieß, 2 Eier, Petersilie, Salz, Pfeffer und Öl. Ja, im ersten Step müssen wir die Schwammerl mal putzen, weil Nadelreste, Erde etc. wollen wir ja nicht mitessen. Wenn wir das schön trocken geputzt haben, vielleicht mit so einem Pilzbürstel, spülen wir sie danach noch kurz ab, weil vor allem die Kleinen, die kann mit der Bürste nicht schön reinigen und da spült man einfach die Nadeln etc. kurz mit Wasser ab. Wie gesagt, habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, funktioniert bis jetzt tadellos. Wichtig ist nur, bitte lasst die Pilze danach schön abtropfen. Ja, danach nehmen wir die ganzen Schwammerl und schauen, dass die alle die gleiche Größe haben. Sprich, wir schneiden sie zu, die ganz kleinen belassen wir so und die größeren schneiden wir so, damit ich einfach so Stücke habe wie meine kleinsten. Also muss nicht 100% exakt sein, aber so in etwa. Danach nehmen wir die Petersilie, wenn wir frische haben, waschen die und hacken die fein. Ihr könnt aber auch gerne die bereits gehackte aus dem Tiefkühler nehmen, die ist genauso gut. Nur trocknen würde ich nicht, weil die einfach keinen Geschmack hat. Ja, danach nehmen wir eine Pfanne, erhitzen die und geben also circa 2 Esslöffel Öl hinein. Öl könnt ihr übrigens das nehmen, was ihr wollt. Ich persönlich würde hier wieder mal Rapsöl empfehlen, weil es einfach schön erhitzbar ist und auch vom Geschmack her eher neutral ist. Dann geben wir die Schwammerl dazu und unter gelegentlichen Rühren lassen wir mal ein bisschen anbraten. Da sollte dabei das Wasser austreten. Wenn dem so ist, lassen wir es eben in dem für so circa 15 Minuten schön dünsten. Zwischenzeit können wir nutzen, um unsere Eier in ein eigenes Gefäß zu schlagen und zu verquirlen, damit wir eine schöne Mischung haben. Können es hier bereits schon salzen, wer möchte, muss man aber nicht und vielleicht auch pfeffern. Nach den 15 Minuten kommt die Petersilie zu den Schwammerl hinein, die tun wir unterrühren, lassen das noch ein paar Minuten mitdünsten, ich sag mal so vorsichtig 5 Minuten herum. Dann, sobald die Schwammerl gegart sind, am besten kurz kosten, ob es für euch schon weich genug sind, geben wir den Grieß hinzu. Und ab dann sollten wir mehr oder weniger kontinuierlich rühren, denn Grieß saugt auf der einen Seite einmal das Wasser auf und dann kann es natürlich passieren, dass er anbrennt. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Wenn dann der Grieß das Wasser mehr oder weniger zur Gänze aufgesogen hat, kippen wir unsere Eier darüber, die verquirlten. Und auch da und lassen wir das Ganze unter ständigem Rühren in der Pfanne, bis es mehr oder weniger stockt. Zum Schluss noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ja, und dann sofort mit Bauernbrot finde ich am besten gleich servieren. Man kann natürlich auch Weißbrot nehmen, aber ich finde am besten passt dazu einfach ein schönes Sauerteigbrot, ein Schwarzbrot. Ja, und bevor ich zum Ende der heutigen Folge komme, hätte ich wieder mal etwas kurz Administratives zu erwähnen. Nochmal kurz der Hinweis auf das Hörerinnen und Hörertreffen. Und zwar findet das am 28. November 2015 in Wien statt. Nähere Details findet ihr in der Folge 91. Und wenn ihr plant zu kommen, es muss noch keine fixe Zusage sein, einfach nur wenn ihr plant zu kommen, bitte einen Kommentar in der Folge 91 hinterlassen oder einfach eine E-Mail an feedback@gabelbissen.at oder mich auch über Twitter oder sonstige Kanäle könnt ihr mich gerne anschreiben. Ja, die nächste Folge Gabelbissen, die gibt es dann erst wieder am 2. Oktober, denn ich bin jetzt mal 2 Wochen im Herbsturlaub zum Wandern, zum kulinarischen Schlemmen, Entspannen etc. Wer in der Zwischenzeit gerne noch was hören möchte, der kann vielleicht bei einem zweiten Podcast reinhören, das Sprechgröstl, zu erreichen unter sprechgröstl.at. Da könnt ihr euch zum Beispiel mal über Yoga informieren, wenn ihr von dem schon einige Male was gehört habt, aber nicht so recht wisst, was man damit anfängt oder was ihr damit anfangen sollt, den kann ich es wirklich empfehlen, weil da habe ich mit meinem Yogi, dem Bernhard, ausführlich über das Thema geplaudert. Und ich kann euch versichern, das ist alles andere als ein esoterisches Gespräch, da wird wirklich das Thema sehr, sehr interessant beleuchtet. Ja, wie gesagt, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Sag wie immer danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.